Moment. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Ich bin's. Wer bin ich? Ja, ich. Ja, wer ich? Ja, ich. Ja, wer denn ich? Ja, ICH. Ich. Ja, ja, was willst du denn? Ich wollte fragen, wo der MC Pole ist. Der Pole? Ja. Keine Ahnung, der ist, glaube ich, einkaufen. Nee, er meinte zu mir, er geht kacken, aber da sitzt er schon jetzt schon seit, 20 Minuten. Ja, Junge, was bist du denn? Bist du ein Schnellscheißer oder was? Ich? Ja, ja, guck mal, ich nehme auch mein Handy immer. Ich nehme mein Handy auch mal mit zum Kacken und spiele ich da drauf Worms. Ich brauche aber nur immer eine Minute oder so. Echt? Dann wischst du dir aber bestimmt nicht richtig den Arsch ab, oder? Nein, mein Arsch ist verkrustet. Alles klar, dann. Ja, dann ist ja gut, wenn dein Arsch verkrustet ist. Dann musst du da mal mit einer Flex ran und dann geht das wieder, ey. Nein, ich benutze immer den Schlagbohrer von meinem Den was? Ich hab gehört, du hast einen kleinen Penis, stimmt. Ich? Ja, ich hab den kleinsten von allen. Meiner ist reingewachsen. Boah, so ein Inbolzen. Weißt du, wenn ich mir meinen Finger in den Mund stecke und ganz doll puste, also so in mich reinpuste, dann kommt er so raus. Ja. So rausgefahren. Aber wer bist du denn? Blasbare Hammerdinger. Was? Kennst du diese aufblasbaren Schläger? Schläger? Ja. Vom Jahrmarkt? Ja. Mit der ich dir oft die Fresse poliert hab? Ja. Und wo ist die Kette? Ja. Und wo ist die Kette? Ich weiß nicht. Und der Panzer? Ich weiß nicht. Hä? Ich weiß. Wie, du weißt nicht? Ja, ich weiß nicht. Ja, okay, alles klar. Ich merke, du bist heftig mit dir selber. Versuchst deinen Körper zu erforschen, was? Ja, ja, Junge. Ja. Ja. Das ist mal wieder lustig, ne? Ja, auf jeden Fall. Merken, waschen, du. Hä? Oh, ich hab gehört, du hast Eichelkäse an deinem Eichelkranz. Eichelkäse? Ja, Eichelkäse. Was? Eichelkäse. Was? Ich hab gehört, du bist blöd. Ja, ja, ist gut, alles klar dann, ne? Ja, und rein! Ja, tschüss! Eichelmann! Jo, Eichelmann. Ja, meine Fresse. Ich glaube, der ist auch so einer, der nackt vorm PC sitzt, ohne Scheiß. Schon zwei Kinder und so. Kein Plan. Okay, okay. Machen wir weiter. Machen wir einfach weiter.